Maschinen rein und fliegt. Und sind die Soldaten liegt. Und mit Gewehr in meiner Hand. Links an, links an, rein, ja. Kämpfe ich fürs Vaterland. Ich bin froh und habe Spaß. Und nur den messischen Spaß. Links an, links an, rein, ja. Ich marschiere in Reihe und fliegt. Du da, du da. Und sing die Soldaten mit. Du da, du da, ja. Mit Gewehr in meiner Hand. Du da, du da. Kämpfe ich fürs Vaterland. Du da, du da, ja. Ich bin froh und habe Spaß. Du da, du da. Und morgen beiß ich ins Gras.